SWR 2 Wissen. So, welcome. Just one life jacket to finish, and then we'll be all set to go. Der Atlantik zeigt sich gnädig, überaus gnädig an diesem Morgen. Ihr Glückspilze habt einen der ruhigsten Tage des Jahres erwischt, eröffnet uns Skipper Derek Gordon, während wir Schwimmwesten anlegen. 11 Touristen und ich, ein Reporter im Inselfieber, auf einer Hafenpier der Isle of Skye vor der schottischen Westküste. So our plan is to head to St Kilda and we're going to do our very best to get you there and to get you there safely. Wochenlang hatte ich gebangt. Unser Ziel gilt wegen meist rauen Wetters als notorisch schlecht erreichbar. Mancher versucht ein halbes Dutzend Mal überzusetzen, ohne Erfolg. Die Vogelmenschen von St. Kilda. Eine Reise zu Schottlands entlegenstem Archipel. Erzählt von Udo Zindel. Unser Motorboot ähnelt einem kleinen Seenotrettungskreuzer. Seetüchtig, schnell, voll modernster Technik. Nach wenigen Minuten übernimmt der Autopilot und steuert stur West-Nordwest auf das 140 Kilometer entfernte St. Kilda zu. 1831 waren der Engländer George Atkinson und ein paar Gefährten tagelang dorthin unterwegs. In einem 6 Meter langen Boot mit 3-stämmigen Männern der Isle of Harris als Besatzung, segelnd und rudernd über offene See. Ins Heck unseres Bootes ließen wir Stroh schütten für unser Nachtlager. Und im Bug stand ein eiserner Topf, in dem ein Feuer brannte als Kochstelle. So ausgerüstet machten wir uns vergnügt auf den Weg nach St. Kilda. Eine Insel, die von vielen als fast unerreichbar beschrieben wird. Und der Weg dorthin gilt als mit so vielen Gefahren und Schwierigkeiten verbunden, dass unsere Abfahrt von den Bewohnern von Harris als unvergessliches Ereignis betrachtet wurde. Seit Jahrhunderten ist St. Kilda ein Archipel der Sehnsüchte und Verheißungen. Eine Projektionsfläche für Utopien und Ideale von Festlandsbewohnern. Ein wagemutiger Reisender notierte 1697: Die Bewohner St. Kilda sind viel glücklicher als die allgemeine Menschheit, weil sie fast die einzigen in der Welt sind, die die Süße echter Freiheit spüren. Ein anderer schwärmte 100 Jahre später: Wenn diese Insel nicht das so lange ersehnte Utopia ist, wo sollte man es dann finden? Wo liegt das Land, das weder von Waffen noch von Geld weiß, das weder Gesetze noch Politik oder Steuern kennt? Dieses Land ist St. Kilda. Unter Wolkengebirgen, durch die nordische Sonne bricht, passieren wir die äußeren Hebriden. Inseln, die Felix Mendelssohn Bartholdy inspirierten. Stundenlang sehen wir nichts als den silbergrau schimmernden Atlantik um uns. Dann taucht Borre aus dem Dunst auf, die östlichste Insel St. Kildas. Eine kilometerlange Wolkenschleppe lässt das schroffe, felsgraue Eiland wie einen feuerspuckenden Vulkan erscheinen. Tatsächlich sind die Inseln des Archipels die Trümmer eines vor Urzeiten explodierten Supervulkans. Wir laufen einen Village Bay, dem einzigen Hafen der Hauptinsel Hirta. Um uns sommergrüne Hügel. Kein Baum, kein Strauch, wie oft im Westen Schottlands. Doch diese unscheinbaren Hügel brechen auf ihrer Seeseite jäh ab, in Klippen, die zu den höchsten Europas zählen. Die Crew ankert und bringt uns im Schlauchboot an eine glitschige Betonpier. Tarngrüne Nissenhütten einer Militärbasis stehen dicht am Wasser. Ein Dieselgenerator nimmt dem Ort die Ruhe. Dahinter erst taucht Hirtas verlassenes Dörfchen auf. The Street, die Dorfstraße, ist eine wenige Meter breiter, grasüberwucherter Weg, an dessen Hangseite sich 16 Häuschen reihen, die meisten davon Ruinen. 1930 hatten die letzten Insulaner aufgegeben und waren auf ihre Bitte hin aufs Festland evakuiert worden. Als Baron Henry Brougham, einer der frühen Reisenden, im Sommer 1799 seinen Fuß auf Hirta setzte, lebten hier noch rund 150 Menschen. Damals in fensterlosen Black Houses, die sich an den Hang duckten. Der Rauch von Torffeuern hing in der Luft. Doch das war nicht das Einzige, was dem englischen Adligen in die Nase stieg. Die Luft ist von einem fast unerträglichen Gestank erfüllt. Eine Mischung aus verfaultem Fisch, allem möglichen Schmutz und stinkenden Seevögeln. Brougham sah die Insulaner als wilde, primitiver als alle Völker, denen Captain Cook auf seinen Südsee-Expeditionen wenige Jahre zuvor begegnet war. Der Baron attestierte ihnen einen dumm staunenden Blick, vollständigen Mangel an Neugier und dass sie im Dreck hausten wie Tiere. Offensichtlich rochen auch die Menschen intensiv nach den Seevögeln, von denen sie lebten. Okay, that's everyone. So if I can have your attention just for a moment, please. So really, well, warmly welcome to St. Kilda. My name is Vivi. I'm the ranger here on the island. I'm not going to keep you too long. Vivi Bolin ist Rangerin des National Trust for Scotland, einer gemeinnützigen Stiftung, die die Inseln verwaltet. Sie ist stolz, dass St. Kilda von der UNESCO zur doppelten Welterbestätte erklärt wurde. Auf den kaum 7 Quadratkilometern Hirtas überlebten Menschen 6 Jahrtausende lang. Ihre ebenso winzige wie robuste Kultur war, wie wohl keine zweite, auf Seevogelfang spezialisiert. St. Kilda is the largest seabird colony in the northeast Atlantic. Last census put it at about 1 million seabirds there in the summer. St. Kilda ist das größte Seevogelhabitat im Nordostatlantik, erzählt der Meeresbiologe Richard Luxmore. Er berät den National Trust for Scotland in Naturschutzfragen. Etwa 1 Million Seevögel brüten hier im Galapagos des Nordens. Papageitaucher, Basstölpel, Eissturmvögel und ein Dutzend andere Arten. Well, St. Kilda lies very close to the continental shelf. Das Geheimnis dieses ökologischen Reichtums liegt unter Wasser. Nahe der Inselgruppe trifft der Nordatlantikstrom auf den europäischen Kontinentalschelf. Dort steigt nährstoffreiches Tiefenwasser an die Oberfläche, in dem Unmengen pflanzlichen und tierischen Planktons gedeihen. Die Basis einer komplexen Nahrungspyramide. Tangwälder wiegen sich im Seegang, besiedelt von Seeanemonen, Mollusken und Krebsen. Durch die kristallklaren Gewässer ziehen riesige Fischschwärme, Robben, Wale und bis zu 10 Meter lange planktonfressende Riesenhaie. Zu allem Überfluss leben auf den Inseln 3 endemische Spezies, Arten also, die nur hier zu finden sind. Ein Zaunkönig und eine Feldmaus, beide rund doppelt so groß wie ihre Verwandten auf dem Festland. Und, erzählt Rangerin Vivi, eine zähe, kleinwüchsige Schafart aus der Jungsteinzeit. These are our ancient breed of soy sheep, who have been brought here to St. Kilda roughly about 4,000 to 5,000 years ago. Soe-Schafe, sagt Vivi, verwandt mit Mufflons. Sie müssen von Siedlern vor etwa 4,000 bis 5,000 Jahren nach St. Kilda gebracht worden sein und leben wild seit dem Exodus der Insulaner. Die Tiere sind lebende Zeugnisse für die frühe Besiedlung des Archipels. National Trust for Scotland, St. Kilda. Craig speaking, how may I help? Im 200 Jahre alten Pfarrhaus der Insel sitzt Archäologe Craig Stanford an seinem winzigen Schreibtisch und telefoniert. Wie Rangerin Vivi lebt und arbeitet er hier den Sommer über. Zwei seiner Kollegen hatten die bisher ältesten archäologischen Funde St. Kildas entdeckt. 3 Tonscherben aus der Jungsteinzeit. First evidence we have is in fact pottery, Aberdeen ware, which is Keramik der hebridischen Kulturstufe, sagt Craig, etwa 5800 Jahre alt. It was actually eroding into the sea. Regen hatte die Scherben auf den Strand von Village Bay gespült. Forscher vermuten, dass die ersten Siedler an Schottlands Westküste nach der Eiszeit aus der Bretagne eingewandert sind. Als mit der Gletscherschmelze die Meeresspiegel stiegen, versank ihre Heimat dort und Nahrung wurde knapp. Die mutigsten unter ihnen brachen in kleinen Booten nach Norden auf. Sie drangen in den folgenden Jahrtausenden bis ans schottische Nordkap und zu den Orkneys vor. Ihre Nachkommen müssen sich auch nach St. Kilda gewagt haben. Angela Gannon ist Archäologin des Historic Environment Scotland, der führenden schottischen Behörde für Archäologie. We and our generation obviously are inspired to go there because we're caught up in the romanticism and the mysticism. Unsere Generation fesseln offensichtlich die romantischen und mystischen Vorstellungen von St. Kilda. Sie inspirieren uns, dorthin zu reisen. Aber was in aller Welt trieb diese frühen Menschen dazu, sich so weit in den offenen Atlantik hinauszuwagen? Ich bin sicher, dass sie St. Kilda vom Festland aus gesehen haben, dass sie die Silhouetten von Hirta und Borere in der Ferne ausmachen konnten. Aber man braucht sehr viel Mut, Vorstellungskraft und eine klare Absicht, um sich in einem Boot dort hinauszuwagen. Wir reden hier über kleine Boote, keine Einbäume, vermute ich, eher mit Tierhäuten bespannte Coracles. Und in denen aufzubrechen, ist ein echtes Wagnis. Ich melde mich ab bei Ranger und Vivi. Für alle Fälle. Lasse die Ruinen des Dorfes hinter mir, Bögenwind im Rücken. Auf Schafwechseln quere ich schwindelerregend steile Hänge. Um mich kein Mensch mehr. Nach einer halben Stunde stehe ich am Cullis an Nün, einer von düsteren Felswänden flankierter, unüberwindbarer Meeresarm zwischen Hirta und seiner nur einen Steinwurf entfernten Nachbarinsel Dün. Die Klippen und Grashänge Düns sind übersät von winzigen weißen Punkten. Tausende Vögel, brütend, fütternd, rastend. Über dem Wasser wirbeln dicht wie Schnee hunderte andere auf der Jagd nach Fisch. Jedes Jahr Ende März fallen Papageitaucher zu Hunderttausenden auf Dün und anderen Inseln St. Kildas ein, um zu brüten. Niemand weiß genau, woher sie kommen. Bekannt ist nur, dass die etwa taubengroßen Vögel jeden Herbst und Winter 8 Monate ununterbrochen auf hoher See verbringen. Unter Wasser nützen sie ihre Schwingen als Flossen und tauchen bis zu 60 Meter tief nach Sandaalen, Sprotten, Heringen und Krebsen. Weil Papageitaucher auf See oft Bruchlandungen hinlegen, Purzelbäume schlagen und auch bei Wasserstarts anrührend unbeholfen wirken, nennt man sie gerne Clowns der Meere. Nach langen, entbehrungsreichen Wintern ersehnten die Bewohner St. Kildas die Ankunft der ersten Papageitaucher. Mit der Jagd auf sie begann der Jahreslauf der Vogelmenschen, notierte George Atkinson 1831. Von der Ankunft der ersten Vogelarten im März bis zum Wegzug der letzten im November ist das Inselleben eine einzige pausenlose Szene der Tatkraft und Zerstörung. Die Insulaner fingen Papageitaucher mit Netzen aus der Luft, legten Fangleinen in ihre Brutgebiete, richteten Hunde ab, in ihre Nisthöhlen verborgene Vögel zu stellen. John Sands, ein schottischer Journalist, Dichter und Liebhaber entlegener Inseln, verbrachte insgesamt ein Jahr auf St. Kilda. Er schrieb 1877: Während die klugen Hunde mit ihren Pfoten an einigen der Höhleneingänge scharren, stecken junge Frauen ihre Hände tief in andere Gänge, zerren die Vögel heraus und drehen ihnen die Hälse um, mit einer Gewandtheit, die lange Übung verrät. Ein Insulaner fing so bis zu 50 Papageitaucher pro Tag. Die ganze Inselbevölkerung bis zu 100.000 pro Jahr. Sie wurden gerupft, die Körper in 2 Hälften geteilt und zum Trocknen vor die Häuser gehängt. Die Böen wüten jetzt mit Sturmstärke. Anorak und Regenhose knattern ohrenbetäubend, die Mikrofone verzerren. Ich ziehe mich zurück in den Schutz des alten Dorfes. Dort empfängt mich Baulärm. Die Militärbasis wird verkleinert und schonender in die Landschaft eingepasst, um dem UNESCO-Welterbe gerecht zu werden. Seit bald 200 Jahren mühen sich Archäologen, die Zyklen von Aufbau und Zerstörung auf den wenigen Hektar Siedlungsland zu verstehen. Ungezählte Generationen haben hier ihre Häuser errichtet und ihre Felder beackert und immer wieder Spuren der Vorgänger ausradiert. Craig Stanford führt mich zu einem der spektakulären Funde, die erhalten blieben. The Fairy's House. Eine unterirdische Kammer aus der Eisenzeit, etwa 2000 Jahre alt. It was discovered, I think, in the 1840s by the farmer who owned this croft that we're standing on was digging in this field, pulling up potatoes and encountered, pulled off. Ein Mann, der um 1840 hier Kartoffeln ausgrub, stieß auf eine Steinplatte in seinem Acker. Hob sie an und entdeckte darunter einen Hohlraum, erzählt Craig. Erschrocken rannte er zum Pastor und sagte, er sei auf das Haus einer Elfe gestoßen. Seither wurde der Fund mehrmals untersucht. Ein 10 Meter langer, sauber ausgemauerter unterirdischer Gang, der prähistorischen Bewohnern St. Kildas als Vorratsraum gedient haben muss. Craig könnte stundenlang weitererzählen von bronzezeitlichen Bestattungsfunden hier, von drei frühchristlichen Kreuzen aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, von einer Speerspitze der Wikinger oder von 1500 aus Natursteinen gemauerten Vorratshäuschen auf St. Kilda. Archäologen gehen davon aus, dass sie bis zu 1000 Jahre alt sind. An meinem zweiten Tag gegen 10:30 treffen die ersten Touristenboote ein. Mit festem Griff hieven die Bootsleute ihre Kunden auf die Pier. Die sind trotz Anoraks und warmen Mützen durchgeblasen von der Fahrt, manche auch seekrank. Corinna Glasenapp hat sich von Frankfurt am Main auf den Weg nach Irta gemacht. Ich interessiere mich für solche Inseln, so einsame Inseln. Und das ist so eine davon, so was Legendäres. Wollte ich schon immer mal machen. Dazu kommt noch, dass ich auch gerne segel. Also mir sagt es hier was. Das heißt, Sie wurden auch nicht seekrank jetzt auf der Überfahrt? Nee, was mich gefreut hat. Also ich hätte mit ein bisschen Übelkeit gerechnet. Aber es war okay. Die sind einfach ganz routiniert mit ihrem Boot. Und ich traue den Leuten hier einfach da eine Menge zu. John Graham wuchtet seine Campingausrüstung und eine Vorratskiste auf die Pier. Touristen wie er können hier nur als Selbstversorger im Zelt übernachten. John stammt von Lewis, der größten Insel der äußeren Hebriden, und spricht Gälisch. Eine Sprache, die irische Eroberer im 4. Jahrhundert nach Schottland brachten. Für ihn, der an der baumlosen Westküste von Lewis lebt, ist St. Kilda just another island, nur eine unter vielen Inseln hier. Ich erkenne viele Gemeinsamkeiten zwischen der Kultur der Insulaner hier und früheren Generationen auf den äußeren Hebriden. Es gibt zwar kleine Unterschiede, aber ich glaube, wir gehören derselben Kultur an. Forscher geben ihm recht. Die Bewohner St. Kildas wurden oft zu autarken Überlebenskünstlern stilisiert, abgeschnitten vom Rest der Welt. Doch die Geschichte dieser Inseln ist tatsächlich ein Lehrstück an Verbundenheit, sagt Archäologin Angela Gannon. For actually St. Kilda to survive for as long as it did. Damit die Kultur hier so lange überleben konnte, war sie unbedingt auf Verbindung mit dem Festland und den äußeren Hebriden angewiesen. Das ist wohl auch einer der Gründe dafür, dass St. Kilda länger überdauerte als sehr viele der anderen weniger entlegenen Inseln vor der schottischen Westküste. Die Bewohner des Archipels mussten härter um ihr Überleben kämpfen und blieben anderen Orten deshalb enger und länger verbunden als einige der Inseln, die schon im 19. Jahrhundert aufgegeben wurden. St. Kilda war vermutlich schon bevor die ersten Menschen hier anlandeten, vollständig baumlos. Jedes der lebenswichtigen Boote der Insulaner musste vom Festland geholt werden. Jeder Dachbalken, jede Tür, jedes Sargbrett. Um den Gefahren des Inzests zu entgehen, brauchte die kleine Gemeinschaft immer wieder auch frisches Blut. Eingeheiratete, Zuwanderer, Schiffbrüchige. Heute bringen Hubschrauber zweimal die Woche Vorräte, Post und Medikamente für die rund ein Dutzend Leute, die auf Hirta arbeiten und leben. Militärangestellte, Forscher und Ranger. Früher waren die Inseln vom Herbst bis ins Frühjahr hinein abgeschnitten. Der Atlantik um St. Kilda hat mit die höchsten Windgeschwindigkeiten und den gröbsten Seegang Europas. Jahrhundertelang kam von Oktober bis April kein Arzt, der Kranke versorgen, kein Pfarrer, der Paare trauen, Kinder taufen und Tote hätte bestatten können. Ich stehe am Strand von Village Bay und lausche der Brandung, die die Insulaner jeden Tag im Ohr hatten. Vom Glucksen an Flautentagen bis zum ohrenbetäubenden Tosen bei Orkan. Kenner des Archipels vermuten, dass die Menschen hier am glücklichsten waren, als sie nur sporadischen Kontakt zum Festland hatten. Keiner von ihnen soll je in einem Krieg gekämpft haben. Die Namen gekrönter Häupter, zu deren Imperien man sie zählte, bedeuteten ihnen nichts. Verbrechen war ihnen unbekannt. Der Journalist Tom Steele schrieb in seinem Standardwerk über St. Kilda 1975. In vollständiger Unkenntnis der sieben Todsünden waren die Menschen St. Kildas vergnügte Leute. Sie liebten Gesang und Poesie und genossen es, auf dem sommerwarmen Sandstrand von Village Bay zu spielen. Das Archiv für schottische Studien der Universität Edinburgh hütet historische Aufnahmen, wie dieses traditionelle Liebeslied von St. Kilda. Die Insulaner lebten in einer ebenso archaischen wie egalitären Gemeinschaft. Jahrhundertelang teilten sie unterschiedslos allen lebenswichtigen Besitz. Die Boote, die Seile für die Vogeljagd, selbst die Weidegründe und die Jagdreviere in den Klippen. Jeden Tag versammelten sich die erwachsenen Männer, nach Frühstück und Morgengebeten, vor Haus Nummer 9. In oft stundenlangen Palavern entschieden sie gemeinsam, was an diesem Tag zu tun sei. Keiner führte den Vorsitz, jede Stimme wog gleich. Alle hatten das Recht zu sprechen. John Ross, Schulmeister auf Hirta, Ende des 19. Jahrhunderts, schrieb: Ihre allmorgendliche Zusammenkunft ähnelt sehr unserem ehrwürdigen britischen Parlament. Denn sie sind angetan, jede beliebige Spanne kostbarer Zeit mit winzigen Nichtigkeiten zu vergeuden. Während sie andererseits in der Lage sind, Gesetze zu verabschieden, die noch nicht einmal ganz vorgestellt sind. Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts zeigen die Insulaner barfuß, bei jedem Wetter. Die Männer in zerschlissenen Wollhosen und Kitteln, auf ihren bärtigen Köpfen Tam O'Shanters, flache Bommelmützen. Die Frauen in knöchellangen, hochgeschlossenen Arbeitskleidern, die Haare in der Mitte gescheitelt und zurückgebunden. Gesichter, Hände, Körperhaltungen spiegeln ihr mühsames, entbehrungsreiches Leben. Ihr größter Segen war wohl, dass die Bevölkerungszahl St. Kildas jahrhundertelang dem entsprach, was Anthropologen als Ideal für die Pflege verlässlicher persönlicher Beziehungen ansehen, zwischen 1 und 200 Menschen. Jeder wurde gebraucht, jeder hatte seinen Platz. Alle waren unter ihresgleichen geborgen. Der Journalist John Sands beschrieb die Gefühle der Insulaner, wenn einige der ihren von 2 Wochen Schafschur auf der Nachbarinsel Borrowray zurückkehrten. Bei ihrer Ankunft sind die Beglückwünschungen so freudig, wie der Abschied traurig war. Sie sind nie glücklich, wenn auch nur einer von ihnen abwesend ist. Sie stecken dann voll schlimmer Vorahnungen, was vor allem an dem sehr begrenzten Wissen liegt, das sie von der Welt außerhalb ihres eigenen kleinen Kreises haben. Zu viel Wind heute für Touristenboote. Der Hafen von Village Bay liegt verlassen. Atlantikschwell überspült den kleinen Anleger. Zeit für mich, zum Schauplatz der wichtigsten und spektakulärsten Vogeljagd St. Kildas zu wandern, dem Nordabbruch des Connachar, des Hauptgipfels St. Kildas. Seine Klippen sind mit 430 Metern die höchsten Großbritanniens. Da oben ruht meine Jagd nach Geräuschaufnahmen und Interviews. Ich staune in die unbegreifliche Weite des Atlantiks hinaus. Am westlichen Horizont Richtung Amerika fließen Wolken und Wasser ineinander. Fern im Osten, meine ich, dunstverwaschene Umrisse der äußeren Hebriden zu ahnen. Neugier treibt mich auf eine vorspringende Bergschulter, die Blicke in die Klippen verspricht. Zögernd auf dem Hosenboden rutsche ich an die Felskante. Vor mir öffnet sich ein seltsam grüner Abgrund. Fast überall wachsen Gräser, Moose, Flechten, selbst an annähernd senkrechten Wandfluchten. Durch das Nichts davor wirbeln hunderte weißgraue Eissturmvögel mit hellwachem Pilotenblick, ohne erkennbaren Zweck, aus reiner Lebensfreude und Lust am Fliegen, scheint mir. Mit atemberaubendem Karacho fliegen sie ihre im Abgrund klebenden Nester an, halten sich minutenlang stehend in der Luft und landen dann zentimetergenau, als wäre nichts dabei. In den 60er Jahren befragte ein Volkskundler Norman McQueen einen der letzten damals noch lebenden Insulaner über die Eissturmvogeljagd. Sie begann Mitte August. Zunächst prüften die Männer ihre Kletterseile auf Reißfestigkeit, erzählt Norman in seiner Muttersprache Gälisch. Sie hatten sie aus dem Schwanzhaar ihrer Ponys geflochten. Dann stiegen sie frühmorgens auf den Gipfelgrat des Conakry und seilten sich von Gefährten gesichert barfuß in die Klippen ab. Schon Kleinkinder hatten gelernt, auf den Mauern der Black Houses im Dorf zu klettern. Ältere Kinder spielten bedenkenlos in den jähsten Abgründen. Sobald die Jäger auf Felssimsen Halt gefunden hatten, begannen sie, den Jungvögeln, die noch flugunfähig zu Tausenden in ihren Nestern hockten, den Hals umzudrehen. Wenn sie die Tiere nicht erreichen konnten, versuchten sie, sie mit Schlingen an langen Stangen zu greifen. Nach einem langen Tag der Jagd verteilten sie ihre Ernte gerecht unter allen, auch Witwen und Alten. Dann hingen sie die Vögel mit den Schnäbeln nach unten über Pfannen, damit das übelriechende, aber wertvolle Amberöl aus ihren Mägen herauslaufen konnte, mit dem die Insulaner unter anderem ihre Lampen füllten. Frauen und Mädchen nahmen die Tiere aus, Buben schnitten ihnen Füße und Köpfe ab, alte Männer hingen sie zum Trocknen auf. So ging das Schlachten jeden Tag bis gegen 2 Uhr nachts. Der Arzt und Geologe John McCulloch beschrieb die Szenerie um das Dorf im August 1819. Die Luft ist voll gefiederter Tiere. Die See ist mit Federn bedeckt. Die Häuser sind von Federn geziert. Der Erdboden ist mit ihnen gesprenkelt wie eine blühende Wiese im Mai. Das Dörfchen ist mit Federn gepflastert. Und seine Bewohner sehen aus, als hätte man sie geteert und gefedert. Denn ihre Haare sind voller Federn und ihre Kleidung ist mit Federn bedeckt. Alles riecht nach Federn. Ich komme im Feather Store unter, einem Lagerhaus vom Ende des 18. Jahrhunderts. Die Kammern, in denen der National Trust for Scotland hier Gäste unterbringt, haben den Charme einer unbewirtschafteten Alpenvereinshütte. Früher lagerten im Feather Store tonnenweise Federn von Papageitauchern, Eissturmvögeln, Basstölpeln, Trottellungen, handgewebte Tweedballen aus der weichen Wolle der Soe-Schafe, Amberöl und Seevogeleier. Mit solchen Naturalien zahlten die Insulaner ihren Zehnten an die Feudalherren auf Skye und, in guten Jahren, mit den Überschüssen ihrer Äcker. St. Kilda ist mit dutzenden Quellen gesegnet. Schon steinzeitliche Siedler müssen hier Landwirtschaft betrieben haben. Paläobotaniker entdeckten in Mooren Hirtas, dass Spitzwegerichpollen vor rund 6000 Jahren deutlich zunahmen. Ein mögliches Zeichen früher Viehwirtschaft. Und sie fanden 5000 Jahre alte Getreidepollen. In historischer Zeit rangen die Insulaner ihren Äckern vor allem Hafer, Gerste und Kartoffeln ab. auf den Böden ihrer Black Houses, auf denen sie aßen und schliefen, verstrichen sie eine Mischung aus Torfasche und tierischen und menschlichen Exkrementen. Die gärende Masse brachte im Winter ein wenig Wärme und wurde zu Dünger für ihre Felder. Fischfang spielte kaum eine Rolle. Die See ist zu rau hier. Obst kannten sie nicht, Gemüse kaum. Mahlzeiten nahmen sie meist ungewürzt, lauwarm und halbroh ein. Nachdem sie die Torfvorkommen St. Kildas erschöpft hatten, heizten und kochten sie mit Grassoden. Bevor die Vögel im Frühjahr zurückkehrten, litten sie oft Hunger, erzählt der Archäologe Craig Stanford. When the population was higher, they were noted to have great success. Als die Einwohnerzahl noch höher war, waren die Insulaner für ihre Erfolge in der Landwirtschaft bekannt. Sie brachten reiche Ernten ein und waren besser ernährt als die Bewohner vieler anderer Inseln vor der schottischen Westküste. Aber ab den 1840er Jahren hatten sie größere Ernteausfälle. Auch die Kartoffelfäule, die Irland verheerte, traf St. Kilda hart. Und von da an waren die Insulaner immer weniger erfolgreich. Mit der Gischt verblasenes Salz in den Böden spielt eine gewisse Rolle bei diesem Niedergang. Aber Forschungen zeigten, dass die Methode, ihre Äcker mit den Gerippen von Seevögeln zu düngen, weitaus größeren Schaden anrichtete. Die Knochen von Seevögeln enthalten viele Schwermetalle und andere Stoffe, die für Pflanzen giftig sind und die den Säuregehalt des Bodens erhöhen. Und das trug viel zu den schlechteren Ernten bei. Ein Blick in meine sich rasch leerende Vorratskiste zeigt, viel mehr als Spaghetti mit Zucchini ist nicht mehr drin. Das wird fad schmecken, aber ein bescheidenes Mahl passt zu dieser Recherche, sage ich mir. Unter dem Schieferdach des Feather Store, in dem ich schlafe, koche und schreibe, feierten die Insulaner einst, erzählten Geschichten, musizierten, sangen und tanzten. Unter dem gleichen Dach predigte auch John MacDonald, der Apostel des Nordens, während eines Besuches auf Hirta im September 1822. Der calvinistische Pastor sah sich auf einem Kreuzzug gegen das Heidentum in entlegenen Regionen Schottlands. Die Insulaner hatten seinem Charisma und der Wucht seiner Worte nichts entgegenzusetzen. Als der Hirta nach 13 Predigten in 11 Tagen wieder verließ, sollen ihm alle nachgewinkt haben, viele mit Tränen in den Augen. Angestoßen von seinem missionarischen Eifer begann sich eine puritanische Frömmigkeit auszubreiten. Tom Steele schrieb: Die Menschen St. Kildas verloren ihre Ausgelassenheit und ihre Begeisterung fürs Singen und Tanzen. Ihre Lebensweise, die zuvor nur von den Winden und Gezeiten regiert worden war, hatte sich von nun an der Forderung nach regelmäßigen Kirchgängen zu unterwerfen. Was MacDonald predigte, kam ihrer abergläubischen Natur entgegen. Sie glaubten stillschweigend, was er ihnen sagte. Und eine Religion, die tief in der Angst vor dem Unbekannten wurzelte, begann ihre lange Herrschaft über den Geist der Leute von Hirta. John Mackay, Pastor der strengen Free Church of Scotland, trieb den religiösen Eifer auf die Spitze. Seine Schäfchen hatten jeden Tag der Woche, außer samstags und montags, im Gottesdienst zu erscheinen. Sonntags sogar dreimal. Der Journalist Sands berechnete 1875, dass die Insulaner so 6,5 Stunden in der Kirche saßen, Sonntag für Sonntag. Mit dem Läuten der Glocke hastet die kleine Schar zur Kirche. Mit kummervollen Blicken, die Augen zu Boden geschlagen, es gilt als sündig, nach rechts oder links zu schauen. Sie wirken nicht wie rechtschaffene Gläubige, die Verheißungen großer Freude hören, sondern wie ein Trupp Verdammter, die Satan in den Höllenschlund treibt. In dem schmucklosen kleinen Raum erklärte Mackay alle Musikinstrumente, ja sogar Hymnen, als sündhaft. Nur Psalmieren ließ er zu. Von der Kanzel predigte er Hölle und Verdammnis. Robert Connell, Journalist des Glasgow Herald, wetterte 1886: Dieser schwachsinnige Papst und Premierminister in einer Person, der Mann, der die Schicksale der Insel lenkt, hat Religion auf ein heuchlerisches, rein äußerliches Gebilde reduziert. Mr. Mackay, bedeutet es nichts, dass die armen Insulaner ihre Felder vernachlässigen oder nicht mehr zum Fischen hinausfahren, solange sie seinen höchst eigenen dummen Wahnvorstellungen folgen. 50 Meter oberhalb des Dorfsträßchens liegt der Friedhof. Hier liegt die Zukunft der Insel, schreibt die Autorin Judith Schalansky in ihrem Atlas der abgelegenen Inseln, dessen Einband die Umrisse von St. Kilda zieren. Hunderte Neugeborene wurden hier bestattet. Bei der Geburt sind alle Kinder wohlauf. In der vierten, fünften oder sechsten Nacht hören die meisten auf zu saugen. Am siebten Tag verkrampft der Gaumen. Die Kehle schnürt sich zu, sodass nichts in ihren Hals zu kriegen ist. Die Muskeln zucken, der Kiefer hängt. Zwischen dem siebten und neunten Tag sterben zwei Drittel aller Neugeborenen. Mehr Jungen als Mädchen. Tetanus infantum, Wundstarrkrampf bei Neugeborenen, suchte Hirta im 19. Jahrhundert heim und bedrückte und verzehrte die kleine Gemeinschaft. Die Ursache ist bis heute nicht klar. Trotz der Plage lehnte Pastor Mackay modernere, verbesserte Geburtshilfe ab. Kinder an der Mutterbrust zu stillen, tat er als animalisch ab. Vor dem Pfarrhaus, in dem Mackay einst lebte, wartet Corinna Glasenapp auf ihr Boot zum Festland. Sie wirkt nachdenklicher als bei ihrer Ankunft. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Die Leute haben hier unter extrem harten Bedingungen gelebt. Es gibt so ein paar Bilder, da kann man die Kinder drauf sehen. Die gucken alle todernst. Aber ich denke, die Menschen, die haben es geschafft, hier über einen extrem langen Zeitraum zu leben und haben offensichtlich sehr lange auch gar nichts vermisst. Das klingt so, als wären sie berührt worden von der Geschichte. Ja, das hat mich auch berührt. Es ist ja immer so was Besonderes, in so einer kleinen Gemeinschaft zu leben und so aufeinander angewiesen zu sein. Ich habe so gedacht, die haben im Prinzip hier zusammengelebt, das war wie ein Stammesleben. Hat sich der Tag gelohnt für Sie? Der hat sich absolut gelohnt, ja. War ganz toll. Also ich würde nicht sagen, ich empfehle es jedem. Das wäre schade, wenn jeder hierher kommt. Von etwa 1830 an hatten sich die ersten abenteuerlustigen Vergnügungsreisenden nach St. Kilda gewagt. Zunächst riskierten vor allem höher gestellte Herren in Privatjachten die Überfahrt. Doch als im viktorianischen Zeitalter auch das gemeine Volk reisen konnte, wurde der stille, einsame Außenposten Großbritanniens in wenigen Jahren zum Kuriositätenkabinett. Touristen wollten die letzten Wilden Großbritanniens erleben, unverdorben von der Zivilisation, unschuldig wie Kinder. Hirta schien ein lebendes Museum oder ein menschlicher Zoo. Die meisten Besucher verkannten, wie hervorragend die Insulaner an ihre raue Welt angepasst waren, wie präzise sie zum Beispiel das Wetter aus dem Verhalten der Seevögel vorhersagen konnten, meint Angela Gannon. Arguably, you know, you could say it was actually much more advanced than many others. Man könnte sogar sagen, dass sie höher entwickelt waren als viele andere Kulturen, weil sie es schafften, ihren Lebensstil an einem so entlegenen Ort mit so gut wie keinen Außenkontakten während der längsten Zeit des Jahres jahrhundertelang durchzuhalten. Sie bestritten ihren Lebensunterhalt auf ungewöhnliche Weise, aber das heißt nicht, dass sie deshalb wundersame, urige oder gar primitive Leute gewesen wären. Sie waren durchaus hochentwickelt in dem engen Spielraum, der ihnen gesetzt war. Und was sie tun konnten, bestimmten letztlich immer die Klippen. Besucher vom Festland brachten zum ersten Mal Geld nach Hirta. Und das gab nach Ansicht vieler Historiker den gälischen Traditionen den Todesstoß. Robert Connell schrieb 1886 im Glasgow Herald: Man kann nicht lange auf der Insel verweilen, ohne den großen sittlichen Schaden zu erkennen, den Touristen, gefühlsschwangere Reisende und Yachtsegler mit Taschen voller Geld auf diese gutherzigen und einfachen Leute haben. Die Insulaner begannen Vogeljagden in den Klippen zu inszenieren. Sie verkauften ausgeblasene Seevogeleier, Handgestricktes und Postkarten und wurden rasch berechnet, sagt die Überlieferung. Ihre Selbstgenügsamkeit wich einer Anspruchshaltung, die sich mehr und mehr auf Hilfe vom Festland verließ, auf Geldgeschenke und Nahrungsmittelspenden. Von 640 PS getrieben donnern wir zur Nachbarinsel Borrere hinüber und zu den Sea Stacks, Felsnadeln, die wie Reißzähne aus dem Atlantik ragen. Die Manners und Kilders ruderten einst in tonnenschweren Holzbooten dorthin, wenn Gezeiten und Wetter es zuließen. Sie waren stundenlang unterwegs. Unser Boot manövriert nach nur 15 Minuten bereits im Schatten von Stark Lee, einem grobschlächtigen grauen Monolith mit 170 Metern der zweithöchste Sea Stack Großbritanniens. Alle Felssimse, Vorsprünge und Verflachungen sind mit Nestern besetzt, weiß von Guano. Derzeit brüten auf St. Kilda etwa 120.000 Basstäubel, die größten Seevögel im Nordatlantik, mit Spannweiten bis zu 2 Metern. Als der schottische Reiseschriftsteller Martin Martin im Mai 1697 vor dem benachbarten Stack an Amen ankerte, schrieb er: Über unseren Köpfen kreisten so viele der Tiere, dass sich der Himmel verdunkelte. Die Masse ihrer Exkremente gab dem Meer einen weißlichen Farbton und besudelte gleichzeitig unser Boot und unsere Kleidung. Keine 20 Meter vor uns ruhen Dutzende Basstölpel auf ihren Nestern. Durch die Luft um uns gleiten hunderte Tiere. Schneeweiße Körper mit schmalen, langen Schwingen, die Enden schwarz abgesetzt, hellgelbe Hälse, kräftige blaugraue Schnäbel, meerblaue Augen, die noch aus 45 Metern Flughöhe Fische unter Wasser erkennen. Sie stürzen sich ungebremst aus großer Höhe auf Beute und tauchen mit etwa 100 Stundenkilometern in die Fluten. Nach der Jagd auf Eissturmvögel Ende August begann die gefährlichste Zeit im Jahreslauf der Vogelmenschen, der Raub tausender junger, im Frühjahr geschlüpfter Basstölpel. Wegen ihres zarten und fetten Fleisches galten sie als nahrhafte Delikatesse. Die Jäger mussten die Vögel schlafend auf ihren Nestern überraschen. Also ruderten ein Dutzend Männer in den kurzen schottischen Spätsommernächten nach Borrey und zu den Stacks hinüber. 5 blieben im Boot, das sich die ganze Nacht treibend und rudernd in der Nähe der Felsen zu halten versuchte. Die anderen schafften es irgendwie, auf den algenbewachsenen, glitschigen Fuß der Klippen zu springen. So geräuschlos wie möglich kletterten sie Felsbänder und schmale Simse hinauf, in beißendem Guano-Gestank. Ein Vogel hielt immer Wache, während die anderen Tiere schliefen. Ihn galt es als erstes zu töten. Dann begann ein stundenlanges Schlachten. Bis zu 1200 Basstölpel sollen die Jäger in einer einzigen Nacht von Stag Lee geraubt haben. An die 4 Tonnen Frischfleisch. Schulmeister George Murray hat die Jagd 1886 in den kaum weniger gefährlichen Klippen Borreres erlebt. Nachdem wir 1 oder 2 Stunden gearbeitet hatten, rasteten wir und hockten uns zu dritt auf die blanken Felsen, die Seile um unsere Hüften geknotet. Der wolkenlose Sternenhimmel wölbte sich über uns wie ein Baldachin, der Mond diente uns als Lampe. Tief unter uns lag der unbewegte, geräuschlose Ozean. Wir brachten Gebete dar und lobten den Herrn, in dessen Macht es stand, uns in so gefährlicher Arbeit zu erhalten. But the Germans actually found out that this was going on. And one day in May 1918, they sent a huge German U-boat into Village Bay here. Zwischen den Ruinen des alten Dorfes erzählt Fremdenführerin Nicola Bolton vom 15. Mai 1918. U-Boot 90, ein Koloss der kaiserlich-deutschen Marine, näherte sich vormittags bis auf Steinwurfweite dem alten Dorf. Der Kommandant warnte die Insulaner über Megafon und ließ dann 72 Granaten auf eine Funkstation der Royal Navy und die übrigen Gebäude feuern. So they destroyed a number of the black houses, took out part of the feather shed, taking the radio mast with it. 2 Boote, Kirche und Pfarrhaus wurden beschädigt. Der Feather Store und 2 der Häuschen lagen in Trümmern. Ein Lamm kam ums Leben. Die Insulaner hatten in einem tief eingeschnittenen Bachlauf Schutz gesucht. So trugen Deutsche den Ersten Weltkrieg bis auf Britanniens entlegenstes Eiland. Der Krieg läutete das Ende der 6000-jährigen Geschichte St. Kildas ein. Als das kleine Kontingent der Royal Navy 1919 die Insel verließ, folgten einige Töchter Hirtas den Soldaten der Liebe wegen. Junge Insulaner brachen auf, um Arbeit auf dem Festland zu finden. Erzählungen vom Leben dort hatten ihnen zu denken gegeben. In nur 2 Jahren schwand die Bevölkerungszahl um 1/4. Die Zurückgebliebenen wurden von Schlechtwetterperioden heimgesucht, von schwerer Krankheit, Missernten und Hunger. Immer öfter redeten sie davon, aufzugeben, erzählt Archäologin Angela Gannon. The grass is always greener on the other side. Das Gras scheint immer grüner auf der anderen Seite. Und die Menschen hatten einen Vorgeschmack von einer anderen Lebensform bekommen, von anderen Werten. Und ich denke, ihre Ansprüche änderten sich. Sie dachten vielleicht, wir müssen gar nicht von der Hand in den Mund legen. Wir finden eine andere, bessere Existenz. Am 10. Mai 1930 schrieb der Missionar der Insel auf Bitte aller an den Staatssekretär für Schottland im fernen London. Die erwachsenen Insulaner, 12 Männer und 8 Frauen, setzten ihr Zeichen oder, wenn sie schreiben konnten, ihre Unterschrift darunter. Wir auf St. Kilda Lebenden bitten und ersuchen Ihrer Majestät Regierung respektvoll, uns allen dabei zu helfen, die Insel noch dieses Jahr zu verlassen und Wohnung und Arbeit für uns auf dem Festland zu finden. Was dann folgte, war wohl nicht der erste Exodus in der Geschichte des Archipels, vermuten Archäologen. Am Mittwoch, den 27. August 1930, wurden im Beisein von Journalisten, Beamten und Schaulustigen Hausrat, Kühe und Kälber der Insulaner auf einen Dampfer gehievt und einige 100 ihrer Schafe. Viele Tiere hatten sich nicht fangen lassen und waren in den Klippen zu Tode gestürzt. Einen Tag später verließen die letzten 3 Dutzend Bewohner St. Kilda an Bord eines Fischereischutzbootes. Gälischem Brauch folgend ließen sie auf den Tischen ihrer Häuser je eine Handvoll Hafer zurück und eine geöffnete Bibel. Am Festland kam es zu ebenso rührenden wie absurden Szenen. Statt vor Autos rechtzeitig die Straße zu überqueren, sollen Insulaner versucht haben, ihnen davonzurennen. Die arbeitsfähigen Männer, von denen viele noch nie einen Baum gesehen hatten, wurden in der Forstverwaltung beschäftigt und pflanzten Setzlinge. Ihre Cottages lagen Meilen voneinander entfernt. Einsamkeit traf vor allem die Alten unter ihnen hart, von denen viele kein Englisch sprachen. Tuberkulose forderte rasch mehrere Todesopfer. An meinem letzten Tag steige ich hinauf zum Gap, einem Sattel unterhalb von Hirtas Hauptgipfel Connachar. Die Insulaner hielten hier sorgenvoll Ausschau, wenn einige der Iren bei der Schafschur auf Borrery oder bei der Vogeljagd auf den Stags waren. Stag an Armen, Britanniens höchste Felsnadel, ragt 3 Seemeilen vor mir aus dem schimmernden Atlantik. Dort hatten 3 Insulaner im Sommer 1840 den letzten Riesenalk Großbritanniens zu Tode geknüppelt, im Glauben, das Tier sei verhext. Das ist der einzig bekannte Fall, dass die Vogelmenschen St. Kildas zur Ausrottung einer Art beitrugen. Ansonsten haben sie wohl Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende lang verstanden, Seevögel nachhaltig zu jagen. Ich riskiere, blicke in die Klippen unter mir, erstaunt, weniger Eissturmvögel ausmachen zu können, als ich erwartet hatte. Das Tierleben, das wir heute auf St. Kilda bewundern, sagt Rangerin Vivi, sei nur noch ein Abglanz dessen, was die Jäger früherer Zeiten erlebt hätten. Generally the trend is negative for the seabirds in the wider world, that most of the seabird populations are in decline. Seevogelpopulationen schwinden in weiten Teilen der Welt. Das gilt nicht für alle Arten, aber die Bestände der meisten Spezies, die in großen Zahlen auf St. Kilda leben, sind am Zusammenbrechen. Die einzigen, denen es noch ganz leidlich geht, sind die Basstölpel, weil sie einen enorm weiten Radius bei der Suche nach Fisch haben. Sie fliegen von ihren Nistplätzen aus bis zu 300 Kilometer weit. Wenn die Natur sich zum Negativen verändert, schwärmen sie einfach weiter aus auf Futtersuche. Papageitaucher, die im Fluge weniger ausdauernden Clowns der Meere, gelten als gefährdet. Ebenso Leach's Storm Petrel, eine Wellenläuferart, die vor allem auf St. Kilda heimisch ist. Die Zahl brütender Lummen und Tordalten ging in den letzten drei Jahrzehnten bedrohlich zurück. Eissturmvögel, die hier ihre weltgrößte Kolonie haben, nahmen um die Hälfte ab. Klippenmöwen gar um 95%. We had a series of monitoring sites where we used to go and count kittiwakes. Er und seine Kollegin hätten mittlerweile aufgegeben, Klippenmöwen auf St. Kilda zu zählen, sagt der Meeresbiologe Richard Luxmore. Sie fänden schlicht keine Tiere mehr. Die angestammten Brutplätze lägen seit Jahren verwaist. So we've basically stopped monitoring numbers now because they've virtually disappeared. Unmengen pflanzlichen und tierischen Planktons, die Basis der marinen Nahrungspyramide, hatten St. Kilda zum Galapagos des Nordens gemacht. Forscher fanden jüngst heraus, dass mehrere dieser Planktonarten wegen des Klimawandels um bis zu 2/3 abnahmen. Der Atlantik vor der schottischen Küste erwärme sich rasant, sagt Richard Luxmore. There have been long-term monitoring stations in the sea of Messstationen im Atlantik westlich von Schottland zeigen, dass die Wassertemperaturen dort während der letzten 30 Jahre um etwa ein halbes Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sind. Wir geraten also jetzt schon bedenklich nahe an die 2-Grad-Grenze. Und das hat enorme Auswirkungen auf das marine Ökosystem. Viele der Planktongemeinschaften, die für ozeanische Regionen typisch sind, hängen von den Wassertemperaturen ab. Einige sind in den vergangenen 3 Jahrzehnten um bis zu 1000 Kilometer nach Norden abgewandert. Wenn es an Land ähnlich rasante Wanderbewegungen der Vegetation gäbe, würden sie in Deutschland mittlerweile mittelmeerische Pflanzengemeinschaften haben, bis hin zu Dattelpalmen. In Germany now you'd be seeing Mediterranean communities, date palms. Die Botschaft hinter diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen sei äußerst besorgniserregend, sagt der Meeresbiologe. Was würden die Insulaner denken, frage ich ihn, wenn sie bald 100 Jahre nach ihrem Exodus nach St. Kilda zurückkehren könnten? You'd find that they would be horrified, actually. Wahrscheinlich wären sie blank entsetzt über den Niedergang der Seevogelkolonien, vor allem der Klippenmöwen. Die haben einen besonders hübschen, unverwechselbaren Ruf. Und auf der Hauptinsel Hirta gibt es heute so gut wie keine Klippenmöwen mehr. Ein wesentlicher Teil der natürlichen Geräuschwelt der Insulaner ist hier nicht mehr zu hören. Ich verstaue mein Gepäck im Bug unseres Motorbootes. Schlüpfe in Anorak, Regenhose, Mütze, Schal und in die obligatorische Schwimmweste. Wieder zeigt sich der Atlantik gnädig. Wind und See sind so ruhig wie bei der Hinreise. Noch ein paar hastige Fotos, dann drehen wir aus Village Bay hinaus, schäumende Heckwellen hinterlassend. Papageitaucher, die zu Hunderten auf den Wellen rasten, tauchen in letzter Sekunde ab und retten sich vor dem heranjagenden Boot. An St. Kildas jähen Abbrüchen vorbei donnern wir auf den Atlantik hinaus. Bald steuert der Autopilot stur Ost-Süd-Ost. Und die 4-stündige Fahrt wird zur Geduldsprobe. Die meisten an Bord blicken nach vorn, versuchen die äußeren Hebriden auszumachen, die in dem konturlosen Blau vor uns liegen. Ich schaue noch lange zurück, kann mich schwer lösen von diesen wilden, bedrohten Inseln. St. Kilda könne sich durch den Klimawandel bis zur Unkenntlichkeit verändern, warnt der National Trust for Scotland in einem eindringlichen Internetvideo. Warum, um Himmels Willen, schaffen wir es nicht, diesen Niedergang aufzuhalten? Mit all dem Wohlstand, dem Wissen und der Technik, die wir heute zur Verfügung haben. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.